Erst da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, sollten wir jede Last und die Sünde ablegen, damit wir den Wettlauf mit Ausdauer gewinnen können. Zweiter dabei schauen wir fest auf Jesus, der unseren Glauben beginnt und vollendet, weil er trotz der Schande das Kreuz ertrug und nun neben Gottes Thron sitzt. Dritter denkt an ihn, der so viel Feindseligkeit von Sündern ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet oder den Mut verliert. Vierter, in eurem Kampf gegen die Sünde habt ihr bisher noch nicht so viel Widerstand geleistet, dass ihr dabei euer Leben lassen musstet. Fünfter, habt ihr die Worte vergessen, die euch als Kinder Gottes ermutigen, dass man die Erziehung des Herrn nicht ignorieren oder aufgeben soll, wenn er einen korrigiert? Sechster, denn der Herr erzieht jeden Menschen, den er liebt, und er korrigiert jedes Kind, das er als seinen Sohn oder seine Tochter annimmt. Siebter, ihr müsst diese Erziehung geduldig ertragen, weil Gott euch wie seine eigenen Kinder behandelt, denn jeder Vater erzieht seine Kinder. Achter, wenn ihr jedoch niemals korrigiert werdet, obwohl das bei allen Kindern geschieht, dann seid ihr keine echten Kinder Gottes. Neunter, unsere menschlichen Väter haben uns erzogen und wir haben sie respektiert, weshalb wir uns dem himmlischen Vater noch viel mehr unterordnen sollten, um das Leben zu gewinnen. Zehnter, unsere Väter haben uns nur für kurze Zeit nach ihrer eigenen Meinung erzogen, aber Gott tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit teilhaben können. Elfter, im Moment fühlt sich jede Erziehung eher schmerzhaft als erfreulich an, aber später bringt sie denen, die daraus gelernt haben, Frieden und Gerechtigkeit. Zwölfter, deshalb solltet ihr eure müden Hände und zitternden Knie wieder stärken, damit ihr feststehen könnt. 13. Geht auf geraden Wegen, damit eure verletzten Glieder nicht noch schlimmer werden, sondern stattdessen geheilt werden können. 14. Bemüht euch um Frieden mit allen Menschen und lebt ein heiliges Leben, denn ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. 15. Achtet darauf, dass niemand die Gnade Gottes verpasst und dass keine Bitterkeit unter euch entsteht, die Unruhe stiftet und viele Menschen negativ beeinflusst. 16. Achtet auch darauf, dass niemand respektlos mit heiligen Dingen umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. 17. Ihr wisst, dass er später den Segen seines Vaters erhalten wollte, aber abgelehnt wurde, obwohl er unter Tränen versuchte, seine Entscheidung rückgängig zu machen. 18. Ihr seid nicht zu einem Berg gekommen, den man berühren kann und der mit Feuer brennt, oder zu Dunkelheit, Nebel und einem heftigen Sturm. 19. Es gab dort auch lauten Trompetenschall und eine Stimme, die so gewaltig sprach, dass die Menschen keine weiteren Worte mehr hören wollten. 20. Sie konnten den Befehl nicht ertragen, dass sogar ein Tier getötet werden musste, wenn es den heiligen Berg berührte. 21. Das Ereignis war so furchteinflößend, dass sogar Mose sagte, ich zittere vor Angst. 22. Stattdessen seid ihr zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes im Himmel und zu einer riesigen Versammlung von Engeln. 23. Ihr gehört nun zur Gemeinschaft der Kinder Gottes, deren Namen im Himmel stehen, und ihr seid vor Gott, dem Richter aller Menschen, und den Geistern der Gerechten. 24. Ihr seid zu Jesus gekommen, der den neuen Bund vermittelt hat, und zu seinem Blut, das eine viel bessere Botschaft verkündet als das Blut von Abel. 25. Achtet darauf, dass ihr Gott nicht ablehnt, wenn er zu euch spricht, denn schon damals entkamen diejenigen nicht, die seine Warnungen auf der Erde ignorierten. 26. Damals brachte seine Stimme die Erde zum Beben, aber jetzt hat er versprochen, dass er noch einmal nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern wird. 27. Der Ausdruck noch einmal bedeutet, dass alles Geschaffene, das erschüttert werden kann, verschwinden wird, damit nur das bleibt, was unerschütterlich ist. 28. Da wir ein Reich erhalten, das niemals erschüttert werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott mit Ehrfurcht und Respekt zu dienen, wie es ihm gefällt. 29. Wir tun dies, weil unser Gott wie ein Feuer ist, das alles Unreine verzehrt.